Das Unikino zeigt diese Woche BlacKkKlansman. Auch diese Woche zeigt das Unikino einen Film, der sich an einer wahren Begebenheit orientiert. Die Rede ist von BlacKkKlansman, in welchem geschildert wird, wie Ron Stallworth Ende der 70er Jahre den rassistischen Ku Klux Klan unterwandert. Das Besondere daran, Ron Stallworth ist ein Afroamerikaner. Die Story. Anfang der 70er Jahre ist der Hass auf Schwarze in aller Munde. So beginnt auch der Film mit heutzutage sehr zweifelhaften Parolen. Liebe amerikanische Mitbürger, das heißt, wir mögen die Schlacht verloren haben, aber der Krieg ist noch nicht verloren. Ja, meine Freunde, wir stehen unter Beschuss. Sie mögen darüber in Ihrer Tageszeitung gelesen haben oder Sie sahen es in den Abendnachrichten. Ganz recht. Die Epoche, in der wir leben, ist geprägt durch die Ausbreitung von Integration und Rassenmischung. In diesem Umfeld lernen wir Ron kennen, der sich bei der Polizei bewirbt. Nach einigen Bewährungsproben findet er sich in der Undercover-Einheit wieder und schafft es, das Vertrauen seiner Kollegen zu gewinnen. Mit ihnen zusammen geht er den Machenschaften des Ku Klux Klan. Nicht der Klan. Es ist die Organisation. Verzeihung, der Organisation auf den Grund. Sein weißer Kollege Philipp übernimmt dabei die Rolle des verdeckten Ermittlers, wenn er persönlich anwesend sein muss. Dieser wiederum ist Jude, was dem Ku Klux Klan eigentlich auch auffallen dürfte. Die Technik. Der Film ist weniger ein Beispiel für besondere Kameratechnik. Vielmehr zeigt er ein Bild einer Gesellschaft, wie sie war oder womöglich mancherorts auch noch ist. Er legt damit den Finger in die Wunde und hat sicherlich auch ein wenig Aufklärungscharakter, wenn man bedenkt, dass die aus den Nachrichten bekannte Black Lives Matter-Bewegung 2013 ja auch aus einem Grund heraus gegründet sein muss. Wertung. So verwirrend die Idee auch ist, einen Afroamerikaner in eine rassistische Gruppe einzuschleusen, so wahr ist sie tatsächlich. Der Film zeigt damit die reale Geschichte von Ron Stallworth und dürfte nicht ohne Grund ein Oscar-Anwärter für dieses Jahr sein. Von uns bekommt der Film auf jeden Fall eine volle 10 von 10. BlacKkKlansman am 7. Februar in eurem Unikino.